Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wir kennen ja alle Menschen, die irgendwann mal weggelaufen sind von Gott. In der Bibel ist von ihnen berichtet. Sie sind weggelaufen oder haben sich auch versteckt. Ganz klassisch ist natürlich Adam. Adam übersetzt mit Mensch. Hoch im Kurs ist auch Jona mit seiner Kreuzfahrt im Bauch eines stinkenden Fisches. Elia haute auch ab, nachdem er den Baalspriestern auf dem Berg Karmel zeigte, wer das Sagen in der Welt hat. Ganz typisch im Neuen Testament auch der verlorene Sohn, der mit seinem Gib mir die Großfamilie in eine Existenzkrise stürzte. Und damit fängt das Elend immer an, wenn man sagt, gib mir, gib mir. Ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, er ist mir egal. Eine solche Einstellung ist schlimm und kann böse Folgen haben, wenn man nicht mehr zurückkehrt. Einer, der auch weggelaufen ist, das wissen wir vielleicht gar nicht, aber vielleicht am Ende der Predigt, das war David. David mit einem bewegten Leben. Eine Karriere lag hinter ihm. Eine Karriere von einem einfachen Schafhirten zu dem König von Israel. Aber auch dunkle, sehr dunkle Flecken auf seiner weißen Weste. Der Schlimmste, das war der Mord an einem verheirateten Mann, weil er seine Frau haben wollte. Aber Gott hat vergeben. Heute wollen wir uns mit Überlegungen von David beschäftigen, die kennen wir alle, aber vielleicht hören wir sie heute nochmal ganz neu. Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muss doch die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind alle deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, als ich im Verborgenen gemacht war, als ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind mir, Gott, deine Gedanken, wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich doch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Da sitzt unser David irgendwo im Sande und träumt. Und was er geträumt hat, das habe ich gerade vorgelesen. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, dass wir im Grunde eine panische Angst bekommen müssten, wenn wir so etwas lesen in der Bibel. Wir entdecken die Allgegenwart und die Größe Gottes. Big Brother is watching you. Der große Bruder sieht dich. Buchstabieren wir doch einmal diese Flucht von David durch. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Da gibt es kein Entrinnen. Und ich behaupte, Gott ist noch größer und noch schärfer als Google und die Internetsache. Wer denkt da nicht an dieses Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Ganz aktuell, auch wenn man die Geschichte mit Google sieht. Es gibt kein Entrinnen und es wird noch schlimmer, es wird noch viel, viel schlimmer. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Nicht nur das ausgesprochene, sondern auch das unausgesprochene Wort, das kennt er. Jeden Gedanken von uns. Wenn wir auf der Brust oder hier oben einen Monitor hätten, auf dem unsere Gedanken zu lesen wären, ich glaube, ich stände heute alleine hier in diesem Raum. Stimmt nicht, ich wäre auch nicht hier. Keiner wäre hier, wenn wir das lesen würden vom anderen, was er manchmal so denkt. Wir würden uns alle verstecken. Alle verstecken. Das geht mir zu weit, muss ich sagen. Das geht mir viel zu weit. Da gibt es keinen privaten, da gibt es keinen intimen Bereich mehr. Gott weiß und Gott sieht alles. Aber dann, wie so ein Stück Erlösung, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Bei David ist bei aller Kontrolle kein Deut von Panik angesagt. Das Gegenteil ist der Fall. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. David hat keine Angst. Er vertraut und er fängt an zu staunen. Ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Element des Glaubens ist, dass man vor Gott keine Angst mehr haben muss. Man braucht vor Gott keine Angst mehr zu haben. Auch keine fromme Angst. Kennt ihr die auch? Die frommen Ängste, die kommen nicht von Gott. Im Angesicht solcher Fakten, sich bei Gott über alle Maßen wohlzufühlen, ist wohl das Schönste, was man sich im Glauben denken kann. Kein Ärger, keine Angst, keine Wut, kein Durchdrehen, nicht mal am Rad drehen. Nein, nur ein unbändiges Staunen vor diesem himmlischen Rundumschutz. Glauben hat auch immer viel, sehr viel mit Staunen zu tun. So groß ist der Herr. Können wir noch staunen über das, was Gott getan hat, auch in unserem Leben? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ja nicht nur das Geschöpf Gottes, sondern ich bin ja auch sein Kind. David konnte es nicht begreifen und wir wohl auch nicht. Deshalb gibt sich David mit seinen Worten nicht zufrieden. Und jetzt macht er etwas, das sollten wir vielleicht auch ab und zu mal machen. Er unternimmt eine gedankliche Flucht von Gott weg. Er will an einem Ort weg von totaler Kontrolle, wo sie nicht herrscht, diese Kontrolle. Warte mal ab, ich denke mir schon was aus, was da passiert. Ich suche mir eine Stelle, wo mich Gott nicht finden kann. Das geschieht natürlich, wie ich sagte, nicht in der Realität, sondern in Gedanken. Und jetzt spielt er diese Flucht einmal richtig durch. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Es ist nicht ein Wunder, wenn man sagt, das verstehe ich nicht, das halte ich nicht aus, ich will weg. David ist ein Mensch, der ein System hat. Er geht zuerst mal nach oben. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Wie war das mit Gagarin, der da in den 50er oder 60er Jahren rumflog? Was funkte er? Es gibt keinen Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Führe ich gen Himmel, so sagt David 2600 Jahre früher, so bist du da. der hat einen besseren Weitblick, obwohl der sich nicht einen Meter von der Erde erhob. So, oben ist er nicht. Jetzt geht's runter. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Im Himmel ist Gott, kann man sich vorstellen. Aber bei den Toten? Da wird ein Rabbi gefragt, sage mir, wo Gott lebt, und ich gebe dir einen Taler. Da antwortet der Rabbi, und ich gebe dir zwei, wenn du mir sagst, wo er nicht lebt. Oben, okay, da ist Gott, da ist der Himmel, das kann ich vielleicht doch verstehen. Aber in der entgegengesetzten Richtung, runter in die Erde, in die Tiefe, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. David wird langsam frustriert. Auch bei den Toten ist Gott. Und deshalb kann es nicht heißen, und wenn du tot bist, dann wirst du innegeholt und dann ist alles vorbei. Wenn du tot bist, wirst du eingegraben und dann ist alles vorbei. Oben ist Gott. Unten ist Gott. Ja, was haben wir jetzt noch? Rechts und links. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Dann geht es nach rechts und links. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich auch doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Wir können uns das ganz einfach vorstellen. Früher das Bild der Menschen von der Erde, eine Scheibe, sie ruht auf großen Säulen, darüber der Himmelsozean, und wenn es regnet, dann werden oben wie so eine Käseglocke, werden oben Löcher reingemacht und dann läuft das darunter, das haben wir ja jetzt gerade festgestellt. Und wenn man dann am Ende ist, dann fällt man runter von dieser Scheibe. Da ist man weg. Nehme ich Flügel der Morgenröte, allein die Sprache schon. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich auch doch deine Hand der selbst führen und deine Rechte mich halten. Es wird immer deutlicher. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Weglaufen scheitert immer. Ich komme aus dem Gesichtsfeld Gottes nicht raus, was ich auch mache. Aber unser David ist mit seinem Weglaufen noch nicht zu Ende. Wie wäre es denn, wenn wir das andere mal nehmen, wenn wir die Nacht mal nehmen? Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Verstecken vor Gott ist auch im Dunkeln nicht möglich. Als Kind hatte ich immer Angst, wenn ich in den Keller ging, dann sang ich laut. Manchmal versteckte ich mich auch und hatte den Eindruck, ich werde nicht gesehen. Meine Eltern sahen mich nicht, aber ein anderer sah mich. Finsternis ist nicht finster bei dir, es ist alles hell. Überall fühlt sich David beobachtet. Nein, nicht bedroht, sondern von Gott getragen und geborgen, von seiner Rechten gehalten. Oben, unten, rechts und links. Jetzt ist David fertig und er kommt zu der Erkenntnis, es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Doch damit gibt er sich noch nicht zufrieden. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt geht er erneut in sich und denkt über seinen Körper nach. Wieder Staunen, wieder ein Lob. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Merken wir diese feine Sprache, das, was heute in jeder Zeitung, in jeder Illustrierten steht. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Wie verhalten davon gesprochen wird. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wann habt ihr das letzte Mal vorm Spiegel gestanden und habt gesagt, Gott hat mich gut gemacht? Ist gar nicht so einfach. Im jugendlichen Alter kriegt man das schon eher hin. Ich weiß nicht, wie alt David war, als er das geschrieben hat. Aber wenn man dann ins Alter kommt und wenn man Stützstrümpfe tragen muss und wenn der Magen bzw. der Dick- und Dünndarm nur noch aus der Hälfte besteht, weil Juttas Kollegen mir da was weggenommen haben, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. David, wir wissen es, war ein bildhübscher Kerl. Steht alles in der Bibel. Aber ich? Pickeln, ich stottere vielleicht, habe eine schlechte Figur. Man spricht vom Hüftgold, kein Selbstbewusstsein. Ja, so war das mal. So war das auch mal in meinem Leben. Und dann bei einer Evangelisation kam ich auf diesen Vers. Dann hat mir einer ein Gedicht zugesprochen. täglich zu singen. Vielleicht kennen wir es von Matthias Claudius, hat viele Strophen, ich nenne nur eine. Ich danke dir und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dich schön menschlich Antlitz habe. Wann haben wir das letzte Mal Gott für unser Antlitz gedankt? Das ist keine Spinnerei, das ist auch kein Eingebildetsein. Ich kenne eine Frau, die hat 30 Jahre und mehr sich anhören lassen von ihrem Kerl. Du tauchst nix, du bist ja viel zu blöd. Ich habe das selber gehört, wie er das gesagt hat in meinem Beisein. Was kommt da raus? Und nun die Wende im Psalm 139. Du bist was wert. Du bist die Krönung der Schöpfung. Bist nur ein klein wenig kleiner als die Engel. Das gibt Selbstbewusstsein pur. Und nun scheint sich David fast im Lob zu überschlagen. Achten wir mal auf die Sprache. Oben nicht, unten nicht, rechts nicht, links nicht, überall. Überall finde ich Gott. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, als ich im Verborgenen gemacht ward, als ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch unbereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, der da selber keiner da war. Gott kennt mich durch und durch, seit der ersten Zellteilung. Gott kennt nicht nur mich, sondern auch meine Gedanken und das ist so tröstlich, je älter man wird, je mehr kapiert man das, und auch meine Knochen. Er kennt die Sorgen, er kennt die Nöte und er kennt die Probleme, die ein alter Körper mit sich bringt. Und noch mehr, der Schöpfer kennt deine Tage, die schon waren und die noch kommen werden. Und was das heißt, das wissen besonders die Leute, die schon mal eine Chemo mitgemacht haben. Günther, du weißt es. Du weißt es, ich auch. Und die anderen auch, die immer schon schwer krank waren. David, der hat immer noch keine Angst. Im Gegenteil, sein Glaube an Gott wird immer stärker. Und er sagt, aber wie köstlich sind vor mir Gott deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sandes. Fazit, das ist für mich viel zu schwer. Wie viele Sandkörner passen in eine Hand? Kann man nicht zählen, unvorstellbar. Und dann ein Sandkasten. Und dann Kinderspielplatz und dann das Meer, die vielen Meere, alles drum und dran. David wacht auf von seinem Fluchtplan. Das Fazit, wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich kann machen, was ich will. Ich lande immer bei dir. Und jetzt, mein Gott, schaue erst recht auf mich. Prüfe mich, ob ich meinen Glauben noch ernst nehme. Und wenn du etwas findest, dann mach es mir bitte deutlich und leite mich auf gutem Weg. Vielleicht sollten wir erst mal von Gott weglaufen, natürlich nur in Gedanken. Ich glaube, das Ergebnis wird gleich sein wie bei dem Psalmisten. Und doch gibt es einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied. David landete immer bei Gott. Wir landen immer bei Jesus. Wir landen immer in dem Stall. Wir landen immer an dem Kreuz. Wir landen immer an dem leeren Grab. Und wir hören immer. Und wir hören immer die Stimme: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann sind wir zu Hause, wie wir das gerade gesungen haben. Dann brauchen wir nicht mehr wegzulaufen. Dazu will uns der Herr heute, morgen und immer wieder neu einladen. Amen.